Sie rufen in der Praxis von Dr. Hermann an und wollen die Sprechzeiten erfahren. Die Praxis von Dr. Hermann ist zurzeit geschlossen. Sprechzeiten: montags bis freitags von 18 bis 21 Uhr, dienstags und donnerstags auch 9 bis 13 Uhr. Bitte rufen Sie in dieser Zeit wieder an oder hinterlassen Sie nach dem Tonzeichen eine Nachricht. Sie hören jetzt den Text noch einmal.